Zum 30. Gründungstag des Koreanischen Zentralen Studios für Bildende Kunst wurde am 3. August im Internationalen Kulturhaus Pyongyang eine Kunstwerkausstellung eröffnet. Zur Schau gestellt sind rund 80 Werke, darunter die koreanischen Gemälde, Ölgemälde und Stickereien.